2, 3, B und C. Woher kommen Sie? Waren Sie schon mal in Italien? Woher kommst du? Warst du schon in Innsbruck?